Herzlich willkommen zur Abendlandung mit Jean-Marie Duhr im Kashmir Radio. Heute gibt es eine bunte Mischung und zum größten Teil ganz aktuelle Musik. Mit im Gepäck sind heute auch ein paar Freunde, M. Rux, Andy Otto und F.S. Blum. Ein Stück von Dolomea, das gerade ganz frisch auf Etkin Chickens Kinship Tapes herausgekommen ist. Musik von Der Grenemann, a.k.a. Roberto Ausa, von Fools, a.k.a. Christopher Beer und noch einige weitere sehr schöne Sachen. Den Anfang machen wir jetzt mit Scott Gailey aus Vancouver, der eine sehr schöne LP auf Seance Center veröffentlicht hat. Polysensuality heißt die Platte. Es geht also um eine Vielheit von verschiedenen Sinnen. Scott sagt selbst zu der Platte, dass sie ein Liebesgedicht ist an unzählige Sinne, eine kleine Ode an die Rückbesinnung, die Pflanzenphysiologie, die Parfümeure, die Vögel, die Pferde, die Kühe, die Katzen, die Gezeiten, die Bibliotheken, die Umlaufbahnen, die Jahreszeitenränder, die Deckel der Flaschen und die sich überschneidenden Dinge, die all dieses miteinander verbinden. Wir hören jetzt von Scott Gailey zwei Stücke, Curtain with Wind und Sorgente Thermale in un Cantiere, auf Deutsch Thermalquelle in einer Schiffswerft. Thank you. Sorgente Termale in un Cantiere und davor Curtain with Wind, beide von Scott Galeys LP Polysensuality, die gerade auf Seance Center erschienen ist. Bailey hat verschiedene Field Recordings mit instrumentalen und synthetischen Klängen zusammengefügt. Die Field Recordings hat er aufgenommen in Vancouver und Umgebung auf den Territorien von verschiedenen First Nations, nämlich der Musqueam, der Squamish und Tsleil-Waututh, dann im Covid-Chantal von Vancouver Island und auf dem Gebiet der Stoney Nakoda, Blackfoot und Tsuut'ina. Leider gab es von den physischen Tonträgern nur eine sehr limitierte Stückzahl, die es nicht bis nach Berlin geschafft haben, aber man kann sich die Platte auf Scott Galeys Seite auf Bandcamp besorgen. Kann ich euch sehr empfehlen, eine sehr, sehr schöne Platte. Und jetzt von Kanada gehen wir zu den Niederlanden. Dort ist Dirk Rehnemann beheimatet, der sich den Künstlernamen Roberto Auser gegeben hat und das Label Planet Ausland betreibt, auf dem er hauptsächlich seine eigene Musik veröffentlicht als Roberto Auser oder als Roberto Auser Trio oder Roberto Auser Ensemble. Jetzt vor kurzem ist sein Soundtrack zu dem Film Love and Saucers erschienen, einem Dokumentarfilm über David Huggins, einem Mann, der viele Begegnungen mit Außerirdischen hatte und unter anderem mit einem außerirdischen Wesen Sex hatte. Roberto Auser hat einen sehr schönen, spacigen, aber auch Exotica angehauchten Soundtrack zu dem Film gemacht und wir hören jetzt davon das Stück Full Moon. Thank you. amerikanische Band Grizzly Bear habe ich seit ihrer Yellow House-Platte nicht mehr verfolgt, weil mir nach dieser Platte der Sound viel zu poppig und irgendwie schmalzig geworden war. Der Drummer der Band und Multiinstrumentalist Chris Bear, wegen dem die Band übrigens nicht so heißt, den Bandnamen gab es schon bevor er dazu kam, Chris Bear jedenfalls hat jetzt unter dem Namen Fools eine sehr tolle sommerliche Platte gemacht, die gerade auf Music from Memory erschienen ist. Fools Harp Volume 1 heißt sie und es ist Chris Bears erstes Soloalbum. Weil Bear keine Songs mit klassischen Strukturen wie bei Grizzly Bear schaffen wollte, improvisierte er ein paar Wochen in seinem Studio und jammte dann sozusagen mit sich selbst eine Spur nach der anderen. Herausgekommen ist eine Fusion-Platte im besten Sinne, ein bisschen Ambient, ein bisschen yachtrockiger Jazz, ein bisschen New Age, ein bisschen Hauntology mit einer guten Prise balearischem Sonnenuntergangsfeeling. Und wir haben jetzt gerade das Stück Source gehört und jetzt kommt noch ein weiteres. Nun. Thank you. Thank you. Paul Kersex lebt in Rom und ist besser bekannt unter dem Namen Polysick. Er hat in den vergangenen Jahren einige Platten auf Labels wie 100% Silk, Planet Mew oder Strange Life Records veröffentlicht. Ganz aktuell ist sein Album Flora e Fauna, welches auf dem modernen Library-Label Edizioni Mondo herausgekommen ist. Flora e Fauna sagt schon aus, dass die Platte als Begleitmusik zu Filmen über Tiere und Pflanzen verstanden werden kann. Wir hörten jetzt gerade davon Pesci, also Fische. Ihr seid hier bei der Abendlandung im Kashmir Radio mit Jean-Marie Dur am Mikrofon. Heute gibt es wieder eine bunte Mischung an Musik, diesmal weniger Reissues und dafür viel aktuelle zeitgenössische Musik. Eine Ausnahme gibt es und das ist die Schweizer Band Elephant Chateau. Elephant Chateau haben 1985 eine Maxi-Single und 1990 ein Album veröffentlicht. Das waren die einzigen Veröffentlichungen von Elephant Chateau. Und die sind beide jetzt auf einem Release von Büro B wieder veröffentlicht worden. Ja, ich muss gestehen, dass ich mit den meisten Stücken nicht so viel anfangen kann. Aber das Titelstück der 1985er Maxi Dreamings ist ganz wirklich ein Träumchen. Und das hören wir uns jetzt an. Believe your pink flamingo. Nach Elephant Chateau hörten wir jetzt Les Clairs, ebenfalls eine Schweizer Band, aber eine aktuelle. Late Night Futuristic Gems sagt ein Sticker auf dem Cover der neuesten Eclair-Platte, Noshtar, bulgarisch für Nacht. Wir hörten von dieser Platte das Stück Atlantis. Relativ am Anfang der Sendung haben wir ein Stück von Roberto Ausa gehört, von seinem Soundtrack zur Alien-Entführungsdoku Love and Saucers. Und von diesem Soundtrack hören wir jetzt noch ein weiteres Stück, Distant Voice. Thank you. Come here, I want you. To be or not to be. That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them to die, to sleep. That is the question. Come here, I want you. Clint Stevens war das von M. Rux. Nach einigen Edits, Sammlungen und verschiedenen Singles und Maxis für die Labels Unit Friends Not Discos und HHV ist das jetzt das erste komplette Album mit Eigenkreationen von Martin Rux. Vermonische Melodien heißt die Platte und sie ist auf dem sehr guten Hamburger Label Pingipong erschienen. Vermonische Melodien spielt an auf das Konzept hinter dem Album, nämlich nur Klangerzeuger der DDR-Firma Vermona zu benutzen. Eine Art Hauntology-Ansatz hört man da heraus, wenn Martin sagt, dass er mit diesen futuristischen Maschinen aus den 70ern seine Version von futuristischer 70er-Jahre-Musik zeigen will. Die Platte ist auch eine Verbeugung vor Reinhard Lacomi, der maßgeblich für Rux Interesse an alten DDR-Synthesizern verantwortlich ist. Ihr seid bei der Abendlandung im Kashmir Radio heute mit einer bunten Mischung an schönen Klängen von aktueller Musik. Als nächstes werden wir jetzt ein Stück von Producerin und DJ Isabel Schröer aka Dolomea hören. Nach einem Stück für eine Compilation auf The Press Group ist jetzt auf Kinship das erste Album von ihnen erschienen. Es ist eine Hommage an Boards of Canada. Das Album heißt A Ghost in My Mind und ist jetzt auf Kassette erhältlich, auf Bandcamp oder auch zum Beispiel im Zabriskie-Buchladen in Kreuzberg. Wir hören jetzt das Stück Like Floating on the Wings of My Demon. Thank you. Long Way Home von Andy Otto und F.S. Blum von der neuen Platte Entangleland, die gerade ebenso wie M. Rucks Vermonische Melodien auf dem Hamburger Pingepong-Label erschienen ist. Es ist das zweite kollaborative Album der beiden nach dem 2014er The Bird and the White Noise, das ebenfalls auf Pingepong herausgekommen ist. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Unterstützt die Musikerinnen und Musiker, die ihr toll findet, und kauft deren Musik. Wir haben das alle nicht einfach jetzt in der Corona-Zeit. Ihr könnt das zum Beispiel machen, indem ihr Digital-Tracks auf Bandcamp kauft oder auch die physischen Tonträger auf Bandcamp kauft. Vinyl, Tapes, was auch immer. Oder in euren Lieblingsplattenläden um die Ecke herum. Die Musikerinnen und Musiker freuen sich über Unterstützung. Lasst die blöden Spotify-Playlists mal beiseite. Da haben die Musikerinnen nämlich meistens sehr wenig von. Die Platten, die ich heute vorgestellt habe und auch noch werde, sind alle im Moment erhältlich. Schaut einfach vorbei bei Bandcamp oder im Plattenladen. Ihr hört die Abendlandung bei Kashmir Radio und wir kommen jetzt zu den letzten Klangwellen dieser Sendung. Eine sehr gute Platte ist ja bekanntlich die 2018 auf Growing Bin erschienene LP Instrumentalmusik von der Mitte der World von Wolf Müller und Niklas Wand. Die Platte hat jetzt vor ein paar Monaten ein paar Remixes verpasst bekommen von unter anderem Philipp Otterbach, River Jarra, Suzanne Kraft. Erschienen sind diese auf Glowing Pin, dem neuen Schwesterlabel von Growing Bin, auf der Platte Dub, Dub, Dub, Dub, Dub, The WMNW Remixes. Ebenfalls auf dieser Platte ist ein richtig gutes, unveröffentlichtes Stück von Wand und Müller, Dub, Dub, WMNW, in der Fun-Dub-Version. Das hören wir uns jetzt an. Und im Anschluss daran dann noch Nackenwirbel von Minae Minae, das perfekt an das erstgenannte Stück dran passt. Ihr hörtet die Abendlandung im Kashmir Radio. Mein Name ist Jean-Marie Dur. Ich wünsche euch eine hervorragende Zeit. Bleibt gesund und bis in 4 Wochen zur nächsten Sendung. Ich sage Adios mit Wolf Müller und Niklas Wand und mit Minae Minae. Do

Hey.